Abschnitt 2 aus Nicholas Nickleby, Band 7 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 53. Kapitel, Teil 2. Arthur Gride befand sich an demselben Tage und Abende, dem letzten seines Hagestolz-Lebens, in einem wahren Freudentaumel. Das flaschengrüne Kleid war ausgebessert und gebürstet für den morgenden Tag. Grete Sliderskew hatte ihre Haushaltungsrechnung abgelegt, die 18 Pence waren in keiner Weise unrichtig verausgabt, eine größere Summe erhielt sie nie auf ein und die Rechnung pflegte nicht öfter als zweimal an jedem Tage abgenommen zu werden, alle Vorbereitungen zum Festmahle getroffen und aber hätte sich hinsetzen und in seiner herannahenden Seligkeit schwelgen mögen, wenn er nicht vorgezogen hätte, sich niederzulassen, um sich in einen schmutzigen alten Pergamentband mit rostigen Haken zu vertiefen. »Oh je, kicherte er, als er sich vor einer wohlverwahrten, in den Fußboden eingelassenen Kiste auf die Knie niederließ, die Arme fast bis an die Schultern hineinsenkte und langsam seinen fettigen Band herausnahm. Oje, dies ist meine ganze Bibliothek, doch eines der unterhaltendsten Bücher, die jemals geschrieben sind. Es ist ein himmlisches Buch und wahrhaftig und richtig von Anfang bis zu Ende. Das ist das Beste daran. Richtig wie die Bank von England und reell wie ihr Gold und Silber. Geschrieben von Arthur Gride. Von all den windigen Buchmachern, die Geschichtenbücher schreiben, wird keiner je ein so gutes Buch erfassen wie dieses, da verstehe ich. Es ist verfasst für Privatzirkulation, für mich und sonst niemand zu lesen. Er legte bei diesem Selbstgespräch seinen kostbaren Band auf den Schreibpult, setzte die Brille auf und fing an zu blättern. »Es ist eine große Summe, die Mr. Nickleby zu fordern hat«, sagte er wehmütig. »Voll zu zahlende Schuld 975 Pfund, 4 Schillinge und 3 Pence. Dazu laut Verschreibung 500 Pfund, 1475 Pfund, 4 Schillinge und 3 Pence morgen Mittag um 12 Uhr.« Auf der anderen Seite ist da freilich das per contra in dem hübschen Schäflein. Aber dann fragt sich's wieder, ob ich nicht selbst und allein hätte zu meinem Zweck gelangen können. Verzagtheit macht kein Glück bei Frauen. Warum war mein Herz so verzagt? Warum öffnete ich es nicht dreist Bray selber und sparte 1475 Pfund, 4 Schillinge und 3 Pence? Diese Betrachtungen pressten dem alten Wucherer mehrere klägliche Seufzer ab und veranlassten ihn mit emporgehobenen Händen zu erklären, dass er im Armenhause würde sterben müssen. Da er sich jedoch bei weiterem Nachdenken erinnerte, dass er unter allen Umständen genötigt gewesen sein würde, Ralphs Forderung zu tilgen, und auch starke Zweifel hegte, dass ihm sein Unternehmen geglückt sein dürfte, wenn er sich allein daran gewagt hätte, so gewann er den Gleichmut wieder, nahm sein Buch wieder vor und tröstete sich an erfreulicheren Posten, bis ihn Grete Sliderskews Eintreten unterbrach. »Aha, Grete, was gibt es, Mrs. Sliderskew?« »Da ist das Huhn«, antwortete sie ihm auf einem Teller, »ein kleines, ein sehr kleines Huhn, ein Phänomen von einem Huhne, so sehr zierlich und durchsichtig mager war es entgegenhaltend.« »Ein schönes Tier«, sagte Adler, nachdem er den Preis erforscht und angemessen befunden. »Dazu ein Stückchen Schinken, eine Brühe aus einem Ei, Kartoffeln, Kohl, ein Äpfelpudding und ein kleines wenig Käse, und wir werden ein Mittagessen für einen Kaiser haben. Es wird niemand teil daran nehmen als Sie und ich. Und Sie, Grete, wenn wir gespeist haben, sonst niemand. Brummen Sie nur nicht hinterher über die Kosten, bemerkte Mrs. Sliders Q grämlich. Ich fürchte, dass wir in der ersten Woche teuer leben müssen, sagte Arthur seufzend. Nachher können wir es jedoch wieder einbringen. Ich werde so wenig essen als irgend möglich und weiß, Sie haben Ihren alten Herrn zu lieb, um nicht auch so wenig zu essen als irgend möglich, nicht wahr, Grete? Was habe ich? Sie haben Ihren alten Herrn zu lieb. Oh nein, nicht im Mindesten. Ei, so wollte ich doch, dass der Teufel das Weib holte. Sie haben mich zu lieb, um nicht zu wenig als irgend möglich auf meine Kosten zu essen. Worauf? Es ist, um rein toll zu werden. Sie hört jedes Wort nur das Wichtigste, niemals. Auf meine Kosten, du altes, abgetakeltes Wrack. Da er den im letzten Worte liegenden, den Reizen Frau Sliders Kews gezollten Tribut nur gemurmelt hatte, so gab besagte Dame ihre Beistimmung durch ein wohlgefälliges Knurren zu erkennen, und unmittelbar darauf wurde die Glocke gezogen. Es gelang Arthur durch Geschrei und Pantomime seine Haushälterin davon in Kenntnis zu setzen, und sie humpelte endlich hinaus, nachdem sie ihn bissig gefragt, warum er denn nicht sogleich gesagt habe, dass jemand Einlass begehre, statt von allen möglichen Dingen zu schwatzen, die mit der Sache nichts zu tun hätten, zumal da ihr Halbmaß Bier auf sie warte. »Es ist eine Veränderung mit Ihnen vorgegangen, Frau Grete«, sagte Arthur ihr nachblickend. »Ich weiß nicht eigentlich, was sie zu bedeuten hat, aber wenn sie anhält, so werden wir nicht lange mehr einig bleiben. Ich glaube, Sie werden schwachsinnig. Und wenn es der Fall ist, so müssen Sie sich drücken, Frau Grete, oder werden fortgeschickt. Ist mir alles eins.« Er hatte während dieses Selbstgesprächs abermals in seinem Buche geblättert, stieß auf einen seiner Aufmerksamkeit beträchtlich fesselnden Posten und vergaß darüber Grete Sliders Q und alles andere gänzlich. Das Zimmer war nur durch eine düster brennende Schirmlampe erleuchtet, die ihr schwaches Licht auf einen kleinen Raum warf und alles Übrige in tiefem Schatten ließ, in welchen Arthur aus seinem Lichtkreise, denn er hatte die Lampe dicht vor sich hingestellt, zerstreut oder im Geiste rechnend hineinblickte, als er plötzlich einen ihn fest in das Auge fassenden Mann im Zimmer stehen sah. »Diebe, Diebe!« schrie er aufspringend und sein Buch an die Brust drückend. »Räuber, Mörder!« »Was gibt es?« fragte der Unbekannte sich nähernd. »Zurück!« rief Arthur zitternd. »Ist es ein Mensch oder ein...« »Wofür halten Sie mich, wenn nicht für einen Menschen?« lautete die verächtliche Gegenfrage. »Ja, ja«, rief Arthur, die Augen mit der Hand beschattend. »Es ist ein Mensch und kein Geist. Es ist ein Mensch. Räuber, Räuber!« »Wozu erheben Sie dieses Geschrei?« sagte der Unbekannte dicht vor ihn hintretend, »wenn Sie mich nicht kennen und etwas im Schilde führen. Ich bin kein Dieb, Elender!« »Was sind Sie denn und wie kamen Sie herein?« rief Arthur etwas weniger furchtsam, doch noch immer zurückweichend. »Wie heißen Sie? Was wollen Sie?« »Meinen Namen brauchen Sie nicht zu wissen. Ich kam auf eine sehr natürliche Weise herein. Ihre Aufwärterin wies mich zurecht. Ich habe Sie mehrere Male angeredet, allein Sie waren zu sehr in Ihr Buch vertieft, um zu hören, und ich wartete schweigend, bis Sie aus Ihrer Zerstreutheit erwachen würden. Was ich will, sollen Sie wissen, wenn Sie Mut genug sammeln können, mich anzuhören und zu verstehen.« Grant gewann es endlich über sich, den Unbekannten genauer anzusehen, kehrte, als er einen jungen, anständig gekleideten Mann von guter Miene erblickte, auf seinen Sitz zurück und murmelte, es schlichen viele verdächtige Menschen umher und frühere Versuche, in sein Haus einzubrechen, hätten ihn ängstlich gemacht, worauf er den Herrn bat, sich niederzulassen, was derselbe jedoch ablehnte. »Gütiger Gott, ich bleibe nicht stehen, um Sie desto besser anpacken zu können«, sagte Nicholas, denn Nicholas war es, als er bemerkte, dass Gride von neuem in Unruhe geriet. »Hören Sie mich an. Sie denken, morgen Hochzeit zu halten.« Nein, erwiderte Gride, wer hat Ihnen das gesagt? Woher wissen Sie das? Gleich viel woher, genug, dass ich es weiß. Die junge Dame, die Ihnen ihre Hand reichen soll, hasst und verachtet Sie. Bei Nennung Ihres Namens erstarrt ihr das Blut in den Adern. Der Geier und das Lamm, die Ratte und die Taube würden nicht schlechter füreinander passen als Madeleine Bray und Sie. Sie sehen, dass ich Sie kenne. Gride blickte ihn versteinert an, sagte aber nichts, vielleicht weil er nicht zu reden vermochte. »Sie und noch ein anderer, Ralph Nickleby mit Namen, haben sich zu dem Bubenstücke vereinigt. Sie bezahlen ihn dafür, dass er den Schacher zustande gebracht hat. Ja, ja, so ist's. Ich sehe, dass eine Lüge auf ihren Lippen zittert.« Er hielt inne, fuhr aber, da Arthur Beharley schwieg, wieder fort. »Sie machen sich selbst bezahlt, indem Sie Madeleine Bray betrügen. Wie oder durch welche Mittel, denn ich werde Ihre Sache durch keine Unwahrheit beflecken, ist mir unbekannt, ist mir jetzt noch unbekannt. Allein ich stehe Ihnen nicht allein gegenüber. Wenn Ansehen, Eifer, Beharrlichkeit, Rache, Geld bewirken können, dass Ihr Betrug noch vor Ihrem Tode aufgedeckt und dass der Betrüger zur gebührenden Strafe gezogen wird, so werden Sie teuer bezahlen für das, was Sie jetzt tun. Wir sind bereits auf der Spur und wehe Ihnen, wenn wir Sie aufgefunden.« Er hielt abermals inne, allein Arthur starrte ihn noch immer schweigend an. »Wenn Sie ein Mann wären«, sprach Nicholas weiter, »den ich zum Mitleide oder zur Menschlichkeit zu bewegen nur irgend hoffen könnte, so würde ich in Sie dringen, der Hilflosigkeit, der Unschuld der Jugend, Madeleines zu gedenken, Ihrer Tugend und Schönheit, Ihres kindlichen Edelmuts und endlich, was Sie näher als das alles angeht, des Aufrufs, den Sie an Ihr Erbarmen, Ihr männliches Gefühl hat ergehen lassen. Allein ich stelle mich auf den einzigen Boden, den man Ihnen gegenüber einnehmen kann, und frage, mit welcher Summe Sie sich abkaufen lassen werden. Bedenken Sie die Gefahr, welcher Sie ausgesetzt sind. Sie sehen, dass ich genug weiß, um bald noch weit mehr zu ergründen. Sie sparen ein Wagnis, entsagen Sie darum einem erwarteten unsicheren Gewinne und nennen Sie Ihren Preis.« Der Alte bewegte die Lippen, die jedoch nur ein hässliches Lächeln bildeten und sogleich wieder regungslos waren. »Sie glauben, der Preis würde nicht bezahlt werden«, sagte Nicholas. »Miss Bray hat reiche Freunde, die ihre Herzen zu Geld schlagen lassen würden, um sie vor einem solchen Schicksale zu retten. Nennen Sie den Preis, verschieben Sie die Hochzeit nur noch einige Tage, und Sie werden sehen, dass diejenigen, von denen ich rede, der Zahlung nicht ausweichen werden. Haben Sie gehört?« Als Nicholas zu reden angefangen, war Arthurs Gedanke gewesen, Ralph Nickleby habe ihn verraten. Als Nicholas aber weitersprach, hielt er sich überzeugt, dass der junge Mann, wie er auch zu seiner Kenntnis gelangt sein möchte, eine aufrichtige Rolle spiele und mit Ralph in keiner Verbindung stehe. Seine gewisse Kunde schien nur darin zu bestehen, dass er Gride Ralphs Schuldforderung tilgen würde, allein dies musste jedermann sehr wohl bekannt sein, der Brays Verhältnisse kannte, und diesem hatte es Ralph selbst gesagt. Was den Madeleine gespielten Betrug betraf, so hatte der Unbekannte nur sehr unbestimmte Vorstellungen davon. Seine Anklage war auf bloße Vermutungen gegründet oder auf gutes Glück hingewagt, und wie dem auch sein mochte, er besaß offenbar keinen Schlüssel zu dem Geheimnisse und vermochte ihm nicht zu schaden, der dasselbe sorgfältig in seiner Brust bewahrte. Was Nicholas von Freunden gesagt hatte, sowie sein Geld anerbieten, erschien Gride als bloße leere Reden, um Aufschub dadurch zu gewinnen. Und selbst wenn Geld zu bekommen wäre, dachte Arthur, während er Nicholas anblickte und vor Wut über die kühne Dreistigkeit desselben bebte, so wollte ich doch das leckere Schneckchen zu meiner Frau haben und dich darum betrügen, du junger Pfand. Durch lange Gewohnheit, die Vorträge seiner Klienten wohl aufzufassen und abzuwägen, den Letzteren ins Angesicht innerlich die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, ohne äußerlich die mindeste Spur einer solchen Beschäftigung blicken zu lassen, hatte sich Gride die Fertigkeit erworben, rasche Entschließungen zu fassen und aus verwickelten, verwirrenden und oft widersprechenden Vordersätzen sehr schlaue Folgerungen abzuleiten. Als Nicholas daher schwieg, war er so trefflich auf sein zu befolgendes Benehmen vorbereitet, als wenn er 14 Tage darüber nachgesonnen hätte. »Ja, ich habe gehört«, schrie er, stürzte nach dem Fenster und riss die Fensterläden auf. »Hilfe, zu Hilfe, zu Hilfe!« »Was haben Sie vor?« sagte Nicholas ihn beim Arme ergreifend. »Ich will rufen. Räuber, Diebe, Mörder, die Nachbarschaft in Alarm bringen, mich raufen, mit ihnen ein wenig Blut fließen lassen und beschwören, dass sie gekommen wären, um mich zu berauben, wenn sie mein Haus nicht verlassen«, erwiderte Gride mit fürchterlichem Grinsen. »Elender«, rief Nicholas aus. »Sie wollen hier also drohen. Sie«, sagte Gride, den Eifersucht auf Nicholas und Vorgefühl seines Triumphs in einen vollkommenen Teufel verwandelt hatten. »Sie, der abgewiesene Liebhaber? Oh, mein Himmel! Aber Sie bekommen die Kleine nicht und sie bekommt das junge Herrlein nicht. Sie wird meine Frau, meine zärtliche, kosende kleine Frau. Meinen Sie, ihr würde das Herz wehtun um sie? Glauben Sie, dass sie weinen wird? Ich werde sie mit Vergnügen weinen sehen, werde mich nicht darum grämen. Sie sieht noch schöner aus in Tränen.« »Schurke«, rief Nicholas vor Wut fast erstickend. »Noch eine Minute«, fuhr Gride fort, »und ich erfülle die Straße mit einem so fürchterlichen Geschrei, wie es mich, wenn es sonst jemand erhoben würde, sogar in den Armen der hübschen Madeline aufwecken müsste. Niederträchtiger, wären Sie nur ein jüngerer Mann.« »Ei, ja«, höhnte Gride, »wenn ich nur ein jüngerer Mann wäre, so würde es doch nicht ganz so schlimm sein, aber um meinetwillen, der ich so alt und so hässlich bin, von der kleinen Madeline den Laufpass zu erhalten. Oh weh!« »Hören Sie mich an und schätzen Sie sich glücklich, dass ich selbst Beherrschung genug besitze, Sie nicht aus dem Fenster hinauszuwerfen, vor welchem Schicksale Sie, wenn ich wollte, niemand schützen könnte, und wenn Sie 100 und noch 100 Menschen zu Hilfe riefen. Ich bin und war nie ein Liebhaber der Dame. Nicht ein Wort von Liebe ist zwischen uns gewechselt. Sie kennt nicht einmal meinen Namen.« »Ich will's ihr schon alles abfragen, unter Küssen, und sie wird mir's sagen und sie zurückgeben, und wir werden miteinander lachen und uns herzen und sehr lustig und fröhlich sein, wenn wir an den armen jungen Menschen denken, der sie gern haben gewollt, aber nicht gekonnt hatte, weil sie mit mir versprochen gewesen war.« Bei dieser Verhöhnung nahm Nicholas Gesicht einen Ausdruck an, der Gride mit der Besorgnis erfüllte, dass die Andeutung, welche er vernommen, doch noch in Ausführung gebracht werden könnte. Er lehnte daher wieder aus dem Fenster, hielt sich mit beiden Händen fest und fing abermals an, nach Hilfe zu schreien. Nicholas erachtete es für unnötig, den Erfolg davon zu erwarten, machte seinen Gefühlen durch eine zornige Drohung Luft und eilte aus dem Hause. Arthur schaute ihm bis auf die andere Seite der Straße nach, verschloss das Fenster und die Läden wieder und warf sich auf seinen Stuhl, um Atem zu schöpfen. »Schmollt sie mir jemals oder zeigt sie sich übellaunig«, sagte er, nachdem er sich einigermaßen erholt hatte, »so werde ich sie mit dem grünen Schnabel ausspotten. Sie denkt sich's jetzt nicht, dass ich von ihm weiß, und wenn ich's geschickt anfange, so kann ich ihren stolzen Sinn dadurch brechen und ihr den Daumen aufs Auge drücken. Ich bin nur froh, dass niemand kam. Ich schrie nicht gar zu laut. verteufelte Keckheit, mir ins Haus zu kommen und geradezu mit mir anzubinden. Aber ich werde morgen meinen sehr schönen Triumph haben, und er wird sich die Finger abnagen oder sich vielleicht in das Wasser stürzen oder sich die Kehle abschneiden. Ich würde mich nicht darüber verwundern, und es würde die Freude vollkommen, ja, würde sie erst noch vollkommen machen. Er legte sein Buch wieder in die Kiste, verschloss diese mit großer Sorgfalt und ging in die Küche hinunter, um Grete zu sagen, dass sie zu Bett gehen möchte und ihr einen Verweis zu geben, einem Unbekannten so leichten Zutritt gestattet zu haben. Da Grete jedoch nicht fasste, welches Verbrechens sie sich schuldig gemacht, so forderte er sie auf, ihm zu leuchten, während er im Hause die Sicherheitsrunde machte und vor allen Dingen die Haustür eigenhändig verschloss und doppelt und dreifach verriegelte. »So«, murmelte er, »nun den Schlüssel unter mein Kopfkissen, und wenn dann noch mehr abgewiesene Bewunderer kommen, so mögen sie sich durch das Schlüsselloch bemühen. Jetzt will ich mich schlafen legen bis 5:30. 5:30 stehe ich auf zur Hochzeit, Grete.« Er klopfte bei diesen Worten Mrs. Sliders Q scherzend unter das Kinn, schien einen Augenblick geneigt, die letzten Augenblicke seiner ehelosen Tage durch einen Kuss auf die welken Lippen der Dame zu zelebrieren, besann sich jedoch eines Bessern, klopfte sie statt der beabsichtigten wärmeren Vertraulichkeit noch einmal unter das Kinn und schlich zu Bett. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 5. November 2024.